Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Das wird heute wieder eine Sendung. Das ist eine von diesen Sendungen, wo ich hätte eigentlich was anderes anziehen müssen. Also was völlig anderes. Ich müsste einen schwarzen Anzug anhaben, eine schwarze Sonnenbrille und müsste mein schütteres Haupthaar irgendwie mit Gel verarbeiten und noch einen schwarzen Hut aufhaben. Weil das ist eine dieser typischen Sendungen, wo ich genau weiß, einige Zuschauer werden sagen, diese arroganten Physiker, jawohl, die Physiker sind arrogant, die Physiker behaupten, die Naturgesetze, die sie hier auf der Erde finden, die gelten überall im Universum. Zum Beispiel die spezielle Relativitätstheorie. Und ich weiß, dass einige Zuschauer auf die Relativitätstheorie nicht besonders gut zu sprechen sind, weil sie immer noch der Meinung sind, die Lichtgeschwindigkeit wäre keine Grenzgeschwindigkeit, sondern man könne auch noch viel schneller und das wäre alles ganz anders. Im Grunde genommen sollte man die spezielle Relativitätstheorie vergessen. Nun, ich will Ihnen was erzählen über die spezielle Relativitätstheorie heute. Ich möchte Ihnen nämlich etwas über Teilchen erzählen, die eigentlich hier unten auf dem Erdboden hätten gar nicht gemessen werden dürfen. Man misst sie aber. Und warum misst man sie? Wir werden sehen. Nun, es geht um Myonen. Was sind Myonen? Ich weiß, dass Sie sich diese Frage noch nie gestellt haben. Deswegen muss ich Ihnen erstmal erklären, was Myonen sind. Und dann werde ich Ihnen erklären, was so wichtig an Myonen ist. Tja, wo fange ich denn jetzt an? Gut, machen wir es so. 1930. In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts fing man an, die kosmische Höhenstrahlung zu untersuchen. Kosmische Höhenstrahlung, das sind hochenergetische Teilchen, die, wie man heute weiß, vor allen Dingen von Supernova-Explosionen beschleunigt werden und aus der ganzen Milchstraße zu uns kommen. Und diese sogenannte kosmische Strahlung oder auch Höhenstrahlung genannt, die knallt auf die Atmosphäre. Und wenn diese schnellen Teilchen, vor allen Dingen Protonen, aber auch Atomkerne, auf die Atmosphäre donnern, dann erzeugen sie Teilchenschauer. Bevor es die großen Beschleuniger gab, wie zum Beispiel CERN in Genf oder das DESY-Experiment in Hamburg, zu dieser Zeit mussten die Elementarteilchenphysiker und Kernphysiker sich auf die kosmische Höhenstrahlung verlassen. Das war nämlich die einzige energiereiche Strahlung, die es gab. Vorher konnte man, solange es diese Beschleuniger nicht gab, musste man sich also darauf verlassen, was die Natur brachte. Und was brachte die Natur? Sie erzeugt in großer Höhe Teilchenschauer. Also alle möglichen Elementarteilchen, die vor den 40er Jahren bekannt geworden sind, die sind in der Höhenstrahlung entdeckt worden. Und eines davon ist so komisch, dass einer der Physiker ausgerufen hat, wir hatten das bestellt, das braucht man doch eigentlich überhaupt nicht. Und das ist das Myon. Das Myon ist 200 Mal schwerer als das Elektron und es ist eigentlich zu nichts Nutze. Also unsere Materie, so wie wir hier, so ich, Sie, hier alles im Studio und so weiter, alles besteht aus Protonen, Neutronen im Kern und diese Atomkerne werden umkreist von Elektronen. Was will man mit dem Myon? Wo kommt das Teilchen her? Und im Grunde genommen weiß man es heute immer noch nicht, warum es diese anderen Teilchenfamilien gibt, die nicht im Aufbau normaler Materie irgendwo benutzt werden. Myonen entstehen also, wenn hochenergetische Teilchen, also Teilchen mit einer sehr hohen Energie, also relativistische Teilchen, Teilchen, die sich mit fast Lichtgeschwindigkeit bewegen, auf die Moleküle der Atmosphäre treffen. Dabei gibt es Reaktionen und dabei entstehen Myonen. Und zwar Myonen mit einer sehr, sehr hohen Energie. Mit einer Geschwindigkeit, die fast Lichtgeschwindigkeit ist. Also, um es genau zu sagen, 0,998 mal C. Fast Lichtgeschwindigkeit. Und diese Myonen, die zerfallen. Im Labor hat man die nämlich später entstehen lassen können, diese Myonen. Und deswegen weiß man, dass Myonen, wenn die sich eben nur mit sehr geringer Geschwindigkeit bewegen, dann sind Myonen nach 2 Mikrosekunden, sind die verschwunden. 2 Mikrosekunden, das ist nicht viel. 2 Millionstel Sekunden. Es ist die Lichtgeschwindigkeit 300.000 Kilometer pro Sekunde mal 2 Millionstel Sekunden. Das heißt, die Myonen, wenn die in der Atmosphäre oben entstehen, das hat man früher natürlich zunächst mal mit Ballonexperimenten hat man die gemessen, also in 10 Kilometer Höhe ungefähr, dann sollten diese Myonen in 2 Millionstel Sekunden, sind die wie weit gekommen? Ja, 2 im Sinn und so weiter und so weiter, 600 Meter. Das heißt, wenn die in 10 Kilometer Höhe entstehen, diese Myonen, dann sollten die genau nach 600 Metern zerfallen sein. Und ich unten mit meinem Detektor, mit meinem Myon-Detektor am Erdboden, sollte eigentlich so gut wie keine Myonen mehr feststellen können. Das ist ein Experiment, was zum Beispiel in der Physik, im Laufe des Physikstudiums immer mal wieder besprochen wird, das einen völlig anderen Ausgang hat als das, was man normalerweise kennt. Radioaktiver Zerfall. Sie entsinnen sich noch, der radioaktive Zerfall, der Zerfall von Teilchen, wird im Allgemeinen mit dem sogenannten Zerfallsgesetz beschrieben. Dieses Zerfallsgesetz sagt aus, dass nach einer gewissen Zeit, der sogenannten Halbwertszeit, die Anzahl der Teilchen, mit denen ich angefangen habe, um die Hälfte sich verringert hat. Bei den Myonen ist diese Zerfallszeit 2 Mikrosekunden. So, wie lange müssten die normalerweise brauchen, um von 10 Kilometer Höhe bis auf Erdboden zu kommen? Das sind 30 Mikrosekunden. Das heißt, der Faktor, um den es hier geht, ist eine unglaublich große Zahl, um die die Myonenanzahl verringert wird. Wenn ich oben in 10 Kilometer Höhe mit 100 Millionen Myonen anfange, ich sag's nochmal, also wenn ich oben in 10 Kilometer Höhe mit 100 Millionen Myonen anfange, dann sollten am Erdboden noch genau 30 zu messen sein. Und wie viel misst man? Eine Million. Sogar ein paar mehr. Was ist da los? Da stimmt doch irgendwas nicht. Stimmt das nicht, dass die Myonen zerfallen? Das ist alles Quatsch, was der Mann erzählt. Ne? Gehen wir ins Labor. Heutzutage haben wir Beschleuniger. Wir können Myonen im Labor erzeugen. Und zwar nicht nur Myonen mit einer sehr hohen Geschwindigkeit, also mit einer sehr hohen Energie, sondern auch Myonen, die ganz langsam sich bewegen. Und tatsächlich im Labor messen wir, die Myonen sind nach 2 Mikrosekunden zerfallen. Ja, aber Moment mal, wenn sie nach 2 Mikrosekunden zerfallen sind, dann dürften sie doch nur 600 Meter weit in der Atmosphäre fliegen. Ja, und jetzt kommt die spezielle Relativitätstheorie. Ich kann es nicht ändern. Eines der Ausgangspunkte der speziellen Relativitätstheorie war das Axiom von Einstein, dass die Lichtgeschwindigkeit in allen Bezugssystemen die gleiche ist. Es ist also nicht so, wie es zum Beispiel im Zug ist. Sie sitzen im Zug, ICE zum Beispiel, zwischen Frankfurt und Köln, der fährt mit 300 in Richtung Köln und Ihnen kommt ein ICE mit 300 entgegen. Relativgeschwindigkeit 600 Kilometer pro Stunde. Gut. Jetzt nehmen wir 2 Lichtstrahlen, donnern die aufeinander, Relativgeschwindigkeit, nicht doppelte Lichtgeschwindigkeit, sondern Lichtgeschwindigkeit. Das ist genau das Problem, vor dem die spezielle Relativitätstheorie steht. Sie behauptet, die Lichtgeschwindigkeit ist in allen Bezugssystemen, also sowohl in dem einen wie in dem anderen, immer die gleiche. Und jetzt stellen wir uns mal Folgendes vor. Ich hoffe, Sie haben Zeit jetzt. Jetzt wird es nämlich ein bisschen abstrakt. Wir nehmen mal 2 Raumschiffe an. Ja? Wir haben also ein Raumschiff, in dem Raumschiff sei eine Uhr. Eine Uhr, eine ganz besondere Uhr, nämlich 2 Spiegel. Zwischen diesen beiden Spiegeln läuft ein Lichtstrahl hin und her. Ja? Nehmen wir an, der Spiegel ist 1 Meter auseinander, ne? Dann kann der also 300 Millionen Mal pro Sekunde hin und her fliegen. Das heißt, der Raumschiffbesitzer oder der Astronaut in diesem Raumschiff sieht, nehmen wir mal an, der Spiegel ist unten und der andere Spiegel ist oben, wie der Lichtstrahl rauf und runter rennt. Ja? Okay, das sieht er in seinem Raumschiff, zack, zack. Sein Raumschiff bewegt sich relativ zu unserem Raumschiff. Wir gucken nämlich von draußen dieses Raumschiff rein, sagen wir mal, mit einer Geschwindigkeit v in diese Richtung. Das heißt, wenn wir in diesem Raumschiff anschauen, wie seine Uhr funktioniert, dann sehen wir nicht, dass der Lichtstrahl rauf und runter geht, sondern weil er sich ja in diese Richtung bewegt, sehen wir, wie der Lichtstrahl so hin und her läuft. So, sind Sie noch da? Jetzt machen wir elementare Geometrie, Satz von Pythagoras. Wir haben also die Geschwindigkeit v, in einer Zeit t bewegt sich dieser Raumschiff unseres Freundes in diese Richtung. Wir haben auf der einen Seite die Beobachtung unseres Freundes, der also genau weiß, wie sein Lichtstrahl rauf und runter geht. Und wir haben das, was wir beobachten. Das ist ein rechtwinkliges Dreieck. Sehen Sie rechten Winkel hier oben? Da ist er. Nach Pythagoras sind die Quadrate der Katheten gleich dem Hypotenusenquadrat. Ja, das ist Pythagoras, ganz einfach. Und jetzt müssen wir voraussetzen, dass die Lichtgeschwindigkeit hier bei uns, c, gleich der Lichtgeschwindigkeit bei unserem Freund ist. C' und c ist dasselbe. Das ist die Voraussetzung, die die Relativitätstheorie macht. Können Sie sich einfach mal auf ein Blatt Papier schreiben und dann kriegen Sie raus, dass tatsächlich die Zeit in einem bewegten Bezugssystem langsamer vergeht als in einem nicht bewegten Bezugssystem. Ja, ich kann es ja nicht ändern, es ist so. Wenn es nicht so wäre, würden wir gar nicht existieren in diesem Universum. Ja? Also nochmal, aus der Forderung, dass die Lichtgeschwindigkeit in allen Bezugssystemen konstant ist, nämlich knapp 300.000 Kilometer pro Sekunde, ergibt sich, dass die Zeit in dem bewegten Bezugssystem, das ist in diesem Fall unser Freund, der sich in diese Richtung bewegt, in dem bewegten Bezugssystem langsamer vergeht als in unserem Bezugssystem. Sie werden sich fragen, was hat das mit den Ionen, mit den Myonen, ich sag schon Ionen, mit den Myonen zu tun? Ganz einfach. Die Myonen sind aufgrund ihrer wahnsinnig hohen Geschwindigkeit, nämlich 0,998 mal c, sind die das bewegte Bezugssystem. Das heißt, in ihnen bewegt sich für die Myonen selber vergehen nur 2 Mikrosekunden. Da sie sich aber mit einer so hohen Geschwindigkeit bewegen, nämlich fast Lichtgeschwindigkeit, dehnt sich bei Ihnen die Zeit. Für eine Geschwindigkeit von v gleich 0,998c ist dieser Zeitdehnungsfaktor, für die Spezialisten unter Ihnen, der sogenannte Lorentzfaktor, der ist 15. Das bedeutet, wir sehen tatsächlich Myonen erst nach 15 mal 2 Mikrosekunden. Und das sind 30 Mikrosekunden. In 30 Mikrosekunden haben die 9 Kilometer zurückgelegt. Und bumm, haben wir tatsächlich unser Experiment verstanden. Wir verstehen, warum wir hier auf dem Erdboden teilweise sogar, also in Höhlen, man kann sogar Myonenfluss in den Höhlen messen. Das heißt also, die Myonen, die fliegen noch viel weiter als unser direkter Boden unter den Füßen. Ne? Wir können tatsächlich verstehen, dass diese Teilchen, obschon sie da oben erst loslaufen, vor allen Dingen, weil sie relativistisch sind, also weil sie so hohe Geschwindigkeiten haben, ja, können wir verstehen, warum die hier unten ankommen, obwohl sie es eigentlich gar nicht dürften, wenn die Welt nicht relativistisch wäre. Mit anderen Worten, das Myonenexperiment ist das klassische Beispiel dafür, ja, wie soll ich sagen, für diesen Satz, das kann doch nicht wahr sein. Die Welt ist unglaublich, das Universum ist unglaublich. Bei den hohen Geschwindigkeiten, bei den Geschwindigkeiten, die in die Nähe der Lichtgeschwindigkeit kommen, ändert sich tatsächlich der Raum und die Zeit. Ja? Die Zeit vergeht systematisch langsamer, je schneller ich mich bewege. Das heißt, wenn ich von draußen, wenn ich jetzt jemanden anschaue, der sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, dann wird der längst nicht so alt werden wie ich während der Zeit. Auf diese Art und Weise ist es zum Beispiel auch möglich, unter Umständen mal eine Weltraumreise zu machen. Nur wenn man sich mit fast Lichtgeschwindigkeit bewegt, dann vergeht für einen selber so gut wie keine Zeit, während zu Hause vielleicht schon 5.000 oder 6.000 Jahre vergangen sind. Wenn ich dann also zurückkomme, dann hat man große Probleme festzustellen, wer war das? Wo soll der hergekommen sein? Aber das ist vielleicht noch mal Thema einer anderen Sendung. Zurück zu unseren Myonen. Wir können heute im Labor Myonen auf sehr hohe Energien beschleunigen und stellen in der Tat diesen Zeitdehnungsfaktor der speziellen Relativitätstheorie fest. Das heißt, die ursprüngliche Aussage, und um die geht es immer wieder bei allen Experimenten für die Relativitätstheorie, die ursprüngliche Aussage, dass die Lichtgeschwindigkeit die absolute Grenzgeschwindigkeit für jede Form von Informationsübertragung und vor allen Dingen auch für jede Form von Bewegung von Teilchen mit einer Ruhemasse ist, stimmt. Wir haben bis heute nicht ein einziges Experiment designen und entwickeln können, das der Relativitätstheorie widerspricht. Die Aussage, die Lichtgeschwindigkeit ist in jedem Bezugssystem konstant, ist absolut korrekt. Und ob es einem nun gefällt oder nicht, tut mir leid, da kann ich nichts dran ändern. Die Natur verhält sich nicht nach unseren Visionen oder Hoffnungen oder Träumen, sondern sie hat ganz andere Kriterien, offenbar unter anderem das Kriterium zu funktionieren. Und ich hoffe, ich habe Sie nicht allzu sehr enttäuscht, aber Myonen sind das Tor in eine Welt, die für uns von grundlegender Bedeutung ist, die aber nicht ganz einfach zu verstehen ist.